Kundgabe 1595. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.9.1940. Erfüllen des Gebotes der Nächstenliebe ohne Liebe. Das Gebot der Nächstenliebe verpflichtet euch wohl zu Handlungen, die dem Nächsten dienen. Doch so ihr nur diese Handlungen vollbringt, ohne in euch das Gefühl der Liebe zum Nächsten zu verspüren, so seid ihr wohl bemüht, dem göttlichen Gebot nachzukommen, und es wird euch dies als guter Wille angerechnet werden. Jedoch es entbehren solche Taten der erlösenden Kraft. Es ist mehr eine Folge dessen, dass ihr Gott fürchtet, nicht aber, dass ihr ihn liebt. Dass ihr wohl seine Macht anerkennt, nicht aber seine Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Einen mächtigen Herrn werdet ihr fürchten, einen lieben, gütigen und barmherzigen Herrn aber wieder lieben mit aller Innigkeit eures Herzens. Und also kennt ihr Gott nur als den Gesetzgeber an. Ihr achtet sein Gebot. Aber ihr vernehmt nicht in diesem Wort die Stimme der Liebe, die euch ja nur die Kraft zufließen lassen möchte, indem sie euch zur Liebe mahnt. Es ist die Liebe der einzige Weg, auf dem ihr in den Besitz des Köstlichsten, der Kraft aus Gott, gelangen könnt. Also müsst ihr dieses Gefühl in euch erst zu erwecken suchen. Ihr müsst euren Nächsten betrachten als euren Bruder, der aus dem Gleichen hervorgegangen ist wie ihr selbst. Ihr müsst euch seine Leiden und Sorgen vor Augen halten und mit ihm fühlen und nun ihm dieses Leid zu verringern suchen. Ihr müsst die göttlichen Gebote erfüllen, weil euch das Herz dazu treibt. Und ihr müsst immer euch selbst in die gleiche Lage denken. Dann werdet ihr Mitgefühl haben mit dem Nächsten und ihm sein Los zu verbessern versuchen oder ihm tragen helfen. Und dann kann euch die Kraft aus Gott zufließen. Ihr empfanget die Liebe, die ihr gebt, tausendfach zurück. Denn wie ihr messet, so wird euch zugemessen werden. Und Gottes Liebe empfangen zu dürfen, macht euch selbst das Leben leicht. Und ihr werdet dann mit vollen Händen austeilen wollen dem, der darbet, an Leib und Seele. Jedoch immer müsstet ihr die Liebe entzünden in euch und alles tun aus freiem Willen, nicht nur, um eurer Pflicht nachzukommen. Denn jedes in Liebe vollbrachte Werk erweckt Gegenliebe, und es wirket dann erst der Mensch erlösend, so die Liebe in ihm tätig wird. Amen.